Okay, Father in heaven, bless these words to our hearts, I pray. Vater im Himmel, bete diese Wort, segne diese Worte in unserem Herzen, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, this is Matthew chapter 6, verse 12. Das ist Matthäus Kapitel 6, Vers 12. We're continuing in the Lord's Prayer. Und wir machen weiter mit dem Vater unser. And it says, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Und da steht, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. And do not lead us into temptation, und führe uns nicht in Versuchung, but deliver us from evil, sondern erlöse uns von dem Bösen. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Amen. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird auch euer Vater, euer himmlischer Vater, auch euch vergeben. But if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgression. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird auch euer Vater eure Vergebungen euch nicht vergeben. It sounds like here that forgiveness is conditional to forgiveness. Hier steht, es scheint hier zu stehen, dass die Vergebung daran geknüpft sind, ob wir auch vergeben. It's not in terms of becoming a son of God. Aber das ist nicht so in Bezug darauf, wie wir ein Sohn Gottes werden. Because then it would be a work. Denn dann wären es Werke. Then I'm forgiven because I did something for it. Dann hieß es, mir ist vergeben, weil ich etwas dafür getan habe. But we already see here that God is our Father. Aber wir sehen hier schon, dass Gott unser Vater ist. So he's speaking to people who have God as their Father. Er spricht also zu Menschen, die Gott als ihren Vater haben. Which means they've already received forgiveness. Und das bedeutet, sie haben schon die Vergebung empfangen. And we find that in Matthew 18 in that parable. Und wir finden das in Matthäus 18 in diesem Gleichnis. Where this man was forgiven all his debt. Wo diesem Mann seine ganze große Schuld vergeben wurde. But he did not forgive his friend or servant or a colleague who owed him just a little bit. Aber er hat seinem Freund oder seinem Diener oder seinem Kollegen nicht vergeben, der ihm nur ein bisschen was geschuldet hat. And in that story, und in dieser Geschichte, it says in verse 33, das steht im Vers 32. 33. Should you not also have had mercy on your fellow slave, even as I had mercy on you. Hättest du deinem Mitknecht nicht gegenüber Erbarmen zeigen sollen, genauso wie ich mit dir Erbarmen gehabt habe. And then watch what it says. Und schaut euch an, was da steht. And his Lord, moved with anger, handed him over to the torturers. Und sein Herr, bewegt vor Zorn, übergab ihn den Folterknechten. Until he should repay all that was owed him. Bis er alles zurückzahlte, was er ihm schuldete. And now watch how it changes, verse 35. Und schaut euch jetzt an, wie sich das verändert in Vers 35. So shall your heavenly Father, but so shall my heavenly Father also do to you. Und da steht jetzt, so wird mein himmlischer Vater auch euch tun. If each of you does not forgive his brother from the heart. Wenn nicht jeder von euch seinem Bruder von ganzem Herzen vergibt. In this parable it appears that it also can apply to an unbeliever. In diesem Gleichnis scheint es so, als ob es sich auch auf einen Ungläubigen beziehen könnte. Because the torturers would speak of eternal separation from God. Denn die Folterknechte, das kann auch die ewige Verdammnis von Gott bedeuten. I've seen people actually get on their knees and ask God for forgiveness. Ich habe Leute gesehen, die sind auf die Knie gefallen und haben Gott um Vergebung gebeten. And never have an experience with God. Und sie hatten aber nie eine Erfahrung mit Gott. And it was difficult to figure out, und es war schwer herauszukriegen. But I've seen it over 30 years. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich habe das 30 Jahre and lang gesehen. What appears to happen is that people ask for forgiveness. Und es scheint so zu sein, dass die Menschen um Vergebung bitten. Not based on God's mercy, nicht auf der Grundlage der Barmherzigkeit but based Gottes, on the fact that they are asking, sondern auf der Grundlage der Tatsache, dass sie bitten. Okay, look at me, God. I'm on my knees. You see this? Schau mich an, Gott. Ich liege hier auf den Knien. Siehst du das? Forgive me. Vergib mir. That's a work. Das ist ein Werk. If that's in the heart, wenn das im Herzen ist, what will follow, wird das, was folgt, is what we see in the story. Das ist nicht das, was wir in der Geschichte sehen. Well, it's what you see in the story. Also es ist doch das, was wir in der Geschichte, dieser Geschichte sehen. A lack of ability to forgive the next person. Und zwar die Unfähigkeit, dem Nächsten zu vergeben. I've seen people who have been on their knees. Ich habe Leute gesehen, die sind auf die Knie gefallen, ask God for forgiveness, haben Gott um Vergebung gebeten, claim that they know Jesus, haben behauptet, dass sie Jesus kennen, and then curse someone out with four-letter words, und dann haben sie jemanden anderen beschimpft und verflucht. And saying this, I will teach you about blank, blank, blank God. Und sie haben gesagt, ich werde dir etwas über den Punkte, Gott was lernen. Using four-letter words. Und sie haben geflucht. I have seen this. Das habe ich gesehen. It's complete deception. Das ist völlige Täuschung. And this person who received forgiveness, und diese Person, die Vergebung empfangen or says hat, they did, oder behauptet, dass it did not apply es hätte, to them because it was not done with genuine humility. Das bezieht sich nicht auf sie, weil es nicht mit echter Demut geschehen ist. The evidence of true repentance, und der Beweis für wahre Reue, there's the fruit of repentance in Matthew 3. Da gibt es die Frucht der Umkehr, die Frucht der Reue. John the Baptist in Matthäus 23. Und Johannes der Täufer hat zu den Pharisäern gesagt, wer hat euch gewarnt, you ihr Heuchler, that you would come to be baptized unto repentance, dass ihr euch zur Umkehr taufen lässt. He said, bring forth the fruit of repentance. Bringt die Früchte der Umkehr zutage. This can also apply to a believer. Und das kann sich auch auf einen Gläubigen beziehen. If I don't forgive my brother, wenn ich nicht meinem Bruder vergebe, the brother can be speaking in one sense about my human brothers around the world, mankind. In einem gewissen Sinn können mit den Brüdern alle Menschen auf der Welt gemeint sein. It can also apply to us in a secondary sense about our brothers and sisters in Christ. Oder auch im zweiten Sinn unsere Brüder und Schwestern in Christus. And I have seen real Christians, und ich habe richtige Christen gesehen, be handed over by God into a wilderness. Die hat Gott direkt in die Wüste geführt. And they are tortured. Und sie werden gefoltert. With their own thoughts. Mit ihren eigenen Gedanken. With their own bitterness. Durch ihre eigene Bitterkeit, with their own anger, durch ihren eigenen Zorn, night after night, Nacht für Nacht. And it's been said that if I don't forgive somebody, und jemand hat gesagt, wenn ich nicht jemanden vergebe, from the heart, aus dem Herzen, it's like me drinking poison to hurt them. Dann ist es, als ob ich Gift trinken würde und denken, dass ich da dem anderen schade. I only hurt myself. Aber ich tue nur mir selber weh. Now, I want you to look at Luke chapter 17. Schaut zu Lukas 17. Very important principle. Ein sehr wichtiges Prinzip. Look at verse 1. Vers 1. And he said to his disciples, er sprach aber zu seinen Jüngern, it is inevitable that stumbling blocks should come. Es ist unmöglich, dass nicht Verführungen kommen. This is the word skandalon in the Greek. Im Griechischen ist das Wort skandalon. It's a trap for animals. Das ist eine Falle für Tiere. And it's that little stick that when the animal hits it, the trap goes. Und das ist dieser kleine Stecken, wenn das Tier ankommt, dann schnappt die Falle zu. That's a skandalon. Das ist ein Skandalon. Now the English definition of scandal, und die englische Definition von Skandal, is a disgraceful circumstance. Ist ein schändlicher Umstand. Now, here it is inevitable that stumbling blocks come. This is the. Hier ist es unvermeidlich, dass Stolpersteine kommen werden. The Greek, the New Testament sense is a hindrance. Im Neuen Testament ist die Bedeutung ein Hindernis. It's inevitable that people will be hindered. Es ist unvermeidlich, dass Menschen behindert werden. We could say in their relationship to God. Wir könnten sagen in ihrer Beziehung zu Gott. Let's read it one more time. Lesen wir das noch einmal. It is inevitable that stumbling blocks should come. Es ist möglich, dass nicht Verführungen kommen. Also Verführungen sind unvermeidlich. But woe to him. Wehe aber dem. This word woe is grievous distress. Und dieses Wort wehe, das heißt wirklich ein sehr starker, eine starke Not. But woe unto him through whom they come. Wehe aber dem, durch den sie kommen. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea. Es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt würde und er in das Meer gestoßen würde. Then that he should cause one of these little ones to stumble. Als dass er einem dieser Kleinen einen Anlass zur Sünde gibt. This is such a warning for the things that we say. Das ist so eine Warnung für das, was wir sagen. I talked to someone this week. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen. Someone said something to them last week. Jemand hat in der vergangenen Woche etwas zu ihnen gesagt. About me. Zu ihm gesagt über mich. And they said to me, und er hat zu mir gesagt, I could not listen to you at all on Sunday. Ich konnte dir am Sonntag überhaupt nicht mehr zuhören. I heard nothing from the message. Ich habe nichts gehört von der Botschaft. And what the person told them, und was der andere ihm gesagt hatte, I can bring seven witnesses, at least seven witnesses, ich habe sieben Zeugen dafür, die bestätigen könnten, dass das nicht stimmt. That's a stumbling block. Das ist eine Verführung, ein Stolperstein. Someone would take someone aside, wenn jemand einen anderen beiseite nimmt, and say something negative, und etwas Negatives sagt, and cause them to stumble, und ihn zum Stolpern bringt, and cause their relationship with the Lord and their relationship to their local church to stumble, und verursacht, dass seine Beziehung zum Herrn oder zur Ortsgemeinde ins Straucheln gerät. It is better. Es ist besser, if the person tied a rope around their neck and jumped off a boat with a stone into the water. Wenn sich diese Person mit einem Seil einen Stein umhängt und von einem Boot aus ins Wasser springt. It would be better for them. Das wäre besser für ihn. Because what God will do to them, denn was Gott mit ihm tun wird, afterwards, danach, remember the kindness and severity of God. Erinnert euch an die Güte und an die Strenge Gottes. Romans 11, 22. Römer 11, 22. Behold the kindness and severity of God. Siehe die Güte und die Strenge Gottes. There's a couple in Acts chapter 5. Es gibt ein Ehepaar in Apostelgeschichte 5. They're lying to Peter. Die Petrus anlügen. About what they did with the field that they sold. Was sie mit dem Geld gemacht haben, das sie für das verkaufte Feld bekommen haben. What did you do with the money that you sold, that you got from the field? Petrus sagt zu ihnen, sagt mir die Wahrheit, was habt ihr mit dem Geld gemacht, das ihr für das Feld bekommen habt? And the guy lied to Peter. Und der Mann hat Petrus angelogen. This nice man, dieser nette Mann, der in der Gemeinde ist, who people probably thought was a very nice guy. Und wahrscheinlich haben die Leute gedacht, dass das ein sehr netter Mensch ist. Lied hat gelogen. To the Apostle Peter. Hat den Apostel Petrus angelogen. This is the Peter that was with Jesus for 3 years. Und zwar jenem Petrus, der 3 Jahre lang mit Jesus zusammen war. This is the Peter that wanted to give his life for the Lord. Der Petrus, der sein Leben für den Herrn geben wollte. This Peter had done many miracles himself. Und dieser Petrus hatte auch viele Wunder selbst gewirkt. Was used by God. Und er wurde von Gott gebraucht. And this man will walk up to him and lie. Und dieser Mann geht zu ihm hin und belügt ihn. And Peter will say, why are you lying to the Holy Spirit? Und Petrus hat gesagt, warum belügst du den Heiligen Geist? And this man fell dead. Und dieser Mann ist tot umgefallen. Oh, the kindness and severity of God. Die Güte und die Strenge Gottes. Then his wife comes in. Und dann kommt seine Frau and daher. Peter says, let me ask you a question. Are you in agreement with your husband? Und Petrus stellt ihm eine Frage. Bist du im Einklang mit deinem Mann? Oh, yeah. Weißt du alles, was dein really? Mann weiß? Ja? Do you hear the people walking up the stairs right now? Hörst du diese Leute, die gerade die Stufen heraufgehen? Yeah. Do you know where they were? Weißt du, wo die waren? They buried your husband. Die haben gerade deinen Mann and they're gonna eingegraben. Bury you. Und jetzt werden sie dich begraben. And she fell dead. Und sie ist tot umgefallen. It's unbelievable. Unglaublich. This kind of cancer that can come into a church. Dieses Krebsgeschwür, das sich in der Gemeinde einschleichen kann. dieses Böse. In Acts chapter 5, you see the severity of God. In der Apostelgeschichte 5, da sieht man die Strenge Gottes. And how God will protect his church. Und wie Gott seine Gemeinde beschützen wird. Now let's continue in verse 3. It says, be on your guard. Und in Vers 3, habt Acht auf euch selbst. For if your brother sins, rebuke him. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. And if he repents, und wenn er bereut, forgive him. So vergib ihm. If he repents. Wenn er bereut. There's no fellowship where there is no repentance. Es gibt keine Gemeinschaft, wo es keine Reue gibt. For me to be sentimental with someone, wenn ich sentimental bin jemandem anderem gegenüber, who God is resisting, dem Gott widerstrebt, is to be in conflict with God. Dann bin ich selber im Konflikt mit Gott. There is no forgiveness without repentance. Es gibt keine Vergebung ohne Reue. It is a false doctrine to believe that grace covers sin that is not repented of. Das ist eine falsche Lehre, wenn man glaubt, dass die Gnade eine Sünde zudeckt, die man nicht bereut hat. It is also false to believe that I can sin against a brother. Es ist auch ein Irrglaube, wenn ich glaube, dass ich gegen einen Bruder sündigen kann. Not go to the brother and ask forgiveness. Und dann nicht hingehe und ihn um Vergebung bitte. And continue in my walk with the Lord. Und dass ich trotzdem meinen Wandel mit Gott weiterleben kann. It doesn't work like that. So funktioniert es nicht. Because if I sin against a brother, denn wenn ich mich an einen Bruder versündige, in 1 Corinthians it says I sin against the Lord. Steht im 1. Korinther, dass ich gegen den Herrn gesündigt habe. I've heard people say, well, you know, should I forgive this person? Ich habe schon gehört, wie jemand gesagt hat, soll ich dieser Person vergeben? I was married to them and they hurt me and they never asked for forgiveness. Wir waren verheiratet und der hat mir wehgetan und hat mich niemals um Vergebung gebeten. Yeah, I forgive them in my heart. Ja, ich vergebe ihm in meinem Herzen. And the test of that und die Probe is whether I can pray that God would bless them. Und das wird der Beweis dafür ist, ob ich beten kann, dass Gott ihn segnet. If someone says that I'm their enemy, wenn jemand sagt, dass ich sein Feind bin, thank you. Danke. I should be getting a lot of prayer from you if you're a believer. Du solltest sehr viel für mich beten, wenn du ein Gläubiger bist. Wenn ich einen christlichen Bruder habe, der denkt, dass ich sein Feind sei, he should be praying for me. Der sollte für mich beten. Right? The severity of God. So, here's the test. Die Strenge Gottes. Das ist jetzt die Feuerprobe. I can forgive them in my heart. Ich kann ihm in meinem Herzen vergeben. But there's no fellowship until they ask for forgiveness. Aber es gibt keine Gemeinschaft, bis mich der andere um Vergebung bittet. Forgive them if they repent. Vergib ihnen, wenn sie bereuen. If they don't repent, wenn sie nicht bereuen, then you don't forgive them, dann vergibst du ihnen nicht. In the sense of restoring fellowship. In dem Sinn, dass du die Gemeinschaft wiederherstellst. But I do forgive them in my heart, aber ich vergebe ihm doch in meinem Herzen. And the evidence is, und der Beweis ist, that I would be quick to restore the fellowship, dass ich die Gemeinschaft sehr schnell wiederherstellen werde, wenn er umkehrt. And, you know, it sounds strange that I would pray that God would bless them. Und es klingt seltsam, dass ich beten soll, dass Gott ihn segnet. You know, some would say, I just can't get on my knees. Jemand sagt, ich kann einfach nicht auf meine Knie gehen. And pray that God would bless my husband. Und beten, dass Gott meinen Mann segnet. That man divorced me. Dieser Mann hat sich scheiden lassen von mir. Me. Er hat mich im Stich gelassen. Er hat Ehebruch begangen. Er hat mich geschlagen. Took my money. Hat mir mein Geld weggenommen. Why should I pray that God would bless him? Warum soll ich beten, dass Gott ihn segnet? We are actually praying that God would show kindness toward him. Eigentlich betest du, dass Gott ihm seine Güte erweist. Yeah, I still see no sense in that. Aber what's the sense? Ich sehe da noch immer keinen Sinn darin. Was ist der Sinn? The sense is Romans 2:4. Der Sinn ist Römer 2:4. That the kindness of God leads us to repentance. Dass die Güte Gottes uns zur Umkehr leitet. And I'm praying that God would show his kindness to my enemy. Und ich bete, dass Gott meinem Feind seine Güte erweist. Enemy we can define as anyone who I am in conflict with. Und als Feind könnte man jeden, das könnte man so definieren, jemand, mit dem ich einen Konflikt habe. In a soft sense. Also in gewissem Sinne. My enemy is basically someone who I have conflicting interests with. Mein Feind ist jemand, der gegensätzliche Interessen hat. Serious mit mir. Conflicting interests. Und zwar ernste, konträre Interessen. I forgive them in my heart. Und ich vergebe ihm in meinem Herzen. The evidence is I pray that God would be kind toward them. Und der Beweis ist, dass ich bete, dass Gott gütig zu ihm sein möge. And then we say, but where is the justice? Und dann sagen wir, aber wo bleibt da die Gerechtigkeit? It doesn't make any sense to me. It grieves me to think this. I don't want to pray for kindness. Das macht keinen Sinn für mich. Das bekümmert mich wirklich, dass ich um Güte beten soll für den. I want to see this man. I want to see this man change. Ich möchte, dass der verändert wird. Right. Ja. That's the whole point. Darum geht's genau. It's his kindness that leads us to repentance. Seine Güte ist es, die uns zur Umkehr leitet. In Romans 2:4. In Römer 2:4. It's his kindness. Es ist seine Güte. So God, show them your kindness. Gott, zeige ihnen deine Güte. But I'm telling you, that man will never change. Aber ich sag dir, dieser Mann wird sich niemals ändern. I'm telling you, he will never repent. Ich sag dir, der wird niemals umkehren. It's okay. Ist okay. Because if you look at verse 5, denn wenn du dir Vers 5 anschaust, there's the key. Da ist der Schlüssel. Romans 2:5. Römer 2:5. But. Aber. But. Aber. Because of your stubbornness. Aber wegen eurer Halsstarrigkeit. And unrepentant heart. Und wegen eures unbußfertigen Herzens. Now that person starts to smile. Und jetzt kommt ein Lächeln auf dessen right. Gesicht. Now, I like this stuff now. Yeah, das right. Gefällt mir jetzt. Because of his stubbornness. Wegen seiner Sturheit. Now, you see, if it's the stubbornness toward the kindness of God. Und seht ihr, das ist die Sturheit gegenüber der Güte Gottes. It's his stubbornness to recognize it. Die Sturheit, sie anzuerkennen. It's his stubbornness to receive it. Oder die Sturheit, sie anzunehmen. And because sie nicht anzunehmen. I prayed that God would give them kindness. Und weil ich bete, dass Gott ihnen Güte erweist. With the hope that that kindness would bring them to repentance. In der Hoffnung, dass diese Güte sie zur Umkehr führt. If they reject that kindness that I prayed for. Wenn er aber diese Güte ablehnt, für die ich gebetet habe. Then it says they are storing up wrath. Dann steht es, sie sammeln sich Zorn an. Now when we talk about the wrath of God. Wenn wir über den Zorn Gottes sprechen. We would not wish that on our greatest enemy. Wir würden den nicht unserem größten Feind wünschen. When we stand before the Lord in Revelation chapter 20. Wenn wir in Offenbarung Kapitel 20 vor dem Herrn stehen and werden. We see the white throne judgment. Wenn wir das Gericht am weißen Thron sehen. And the judgment of the unbeliever. Und das Gericht über die Ungläubigen. And we are in this unbelievably huge stadium, maybe. Und wir sind dann vielleicht in diesem unglaublich riesigen Stadion. With 10 billion people watching, 10 billion or 20 billion believers watching. Und 10 Milliarden oder 20 Milliarden Gläubige sehen dazu. And then some 100 billion or 80 billion unbelievers come before God. Und dann kommen 100 oder 80 Milliarden Ungläubige vor Gott. Und auch Leute, die wir gekannt haben. Brüder und Schwestern und Cousins und alle diese Leute. Und die haben unsterbliche Körper. In John chapter 5, verse 28, they were raised from the dead unto judgment. In Johannes 5, 28, sie wurden von den Toten auferweckt fürs Gericht. And they are looking at themselves with immortal bodies. Und sie schauen sich an und sie schauen auf ihren unverweslichen Körper. They have been waiting in Hades. Und sie haben im Hades gewartet. Some people for millenniums. Manche Leute für tausende von Jahren. Cain has been waiting for judgment. Er wartet auf das Gericht. For some 6,000 to 8,000 years now. Jetzt schon 6,000 bis 8,000 Jahre. Somewhere, I don't know how many. It's somewhere in there. Ungefähr, ich weiß nicht He's genau wie lang. In the place of waiting. Er ist noch immer an diesem Ort des Wartens. It's the place of departed spirits below the surface of the earth. Das ist der Platz der Geister der Toten unter der Erde. That's described in Luke chapter 16. Und der wird in Lukas Kapitel 16 beschrieben. With the rich man and the publican. Der Reiche und rich man and Lazarus, sorry. Der Reiche und Lazarus. Rich man and Lazarus. And that place is still there. Und dieser Ort, der ist noch immer dort. And it's filling up every day. Und er wird jeden Tag immer voller. And they are in a state, they are in a spiritual state. Und sie sind in einem geistlichen Zustand. And they will be raised from the dead. Und sie werden von den Toten auferweckt. And stand before the Lord. Und vor dem Herrn stehen. And it will be the day of wrath. Und es wird der Tag des Zorns sein. The severity of God will be so severe. Die Strenge Gottes wird so furchtbar sein. I think we will just faint on that day. Ich glaube, wir werden in Ohnmacht fallen an diesem Tag. When these people are condemned to eternal separation from God. Wenn diese Leute zur ewigen Trennung von Gott verurteilt werden. Into a lake of fire. In den Feuersee. No, none of us will be sitting there. Keiner von uns wird dort sitzen. Regretting that we prayed. Und es wird uns nicht leid tun, dass wir gebetet haben. That God would show his kindness to somebody. Dass Gott jemanden seine Güte erweist. And there that person sees their husband. Und dort sieht diese Person ihren Mann. And that husband standing before God and now facing eternal separation from him. Und der Mann sieht, steht jetzt Gott gegenüber und auf ihn wartet die ewige Trennung von Gott. And nothing can change. He's condemned. Und nichts kann sich mehr ändern, er ist verdammt. And we will be weeping and weeping. Und wir werden weinen und weinen. And we will think, all right, he hurt me. Und wir werden denken, ja, er hat mir wehgetan. Yeah, he abandoned me. Er hat mich im Stich gelassen. He beat me. Er hat mich geschlagen. But compared to what he's facing, that's nothing. Aber im Vergleich zu dem, was ihm jetzt erwartet, ist das nichts. And what he's facing, und was ihn erwartet, is judgment because of his indifference toward God. Ist das Gericht wegen seiner Gleichgültigkeit gegenüber Gott. And we will think, und wir werden denken, if I could go back, wenn ich nur wieder zurück könnte, I would pray, und ich würde so beten, that God would show his kindness, dass Gott seine Güte ihm that zeigt, his kindness could have broken through, dass seine Güte durchbrechen hätte können. But we're still here. Aber jetzt sind wir noch we're da. Not there yet. Wir sind noch nicht dort. The scripture tells us what we should do. Und die Schrift sagt uns, was wir tun sollten. Let's read it again and we'll close. Verse 3. Lesen wir das noch einmal und dann schließen wir ab. Vers 3. Be on your guard. Habt aber Acht auf euch selbst. If your brother sins, rebuke him. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Does it mean that the brother you rebuke can't defend himself? Das heißt nicht, dass der Bruder, den du zurechtweist, dass der sich nicht verteidigen darf. Wrong. Vielleicht bist du im Unrecht. This is why everything is established between, with two or three witnesses. Deswegen wird alles durch zwei oder drei Zeugen bestätigt. Maybe the one that's being rebuked was right. Vielleicht war der, der zurechtgewiesen hat, im Recht. Das heißt noch lange nicht, dass wenn jemand anderen zurechtweist, dass der im Recht ist. You're rebuking me? Du weist mich zurecht. Well, I will rebuke you now. Und jetzt weise ich dich zurecht. Because the scripture tells you to rebuke me in kindness. Denn die Schrift sagt dir, du musst mich in Freundlichkeit zurechtweisen. Galater 6,1. In Sanftmut. Where's your meekness? Wo ist deine Sanftmut? If you're going to rebuke me, like Paul said to the high priest, wenn du mich zurechtweist, wie Paulus zum hohen Priester gesagt hat, the high priest said to the man, slap him. Der hohe Priester sagte zu dem Mann, schlag ihn. Slap Paul. And Paul, schlag ihn ins Gesicht. Paul, who was almost blind, und Paulus, der fast blind war, who didn't know it was the high priest, und er wusste nicht, dass das der hohe Priester war, called him a hypocrite, hat ihn einen Heuchler genannt. Said, you are a hypocrite, und er hat gesagt, du bist ein Heuchler, to tell him to slap me, weil du ihm sagst, dass er mich schlagen soll, which is against the law, was gegen das Gesetz ist. And you're telling him to slap me because I've transgressed the law. Und du sagst ihm, er soll mich schlagen, weil ich das Gesetz übertreten hätte. So he rebuked the high priest. Er hat den hohen Priester zurechtgewiesen. Then they rebuked him. Und dann haben sie ihn zurechtgewiesen. And they said, how can you rebuke the high priest? Und sie haben gesagt, Wie wagst du es, den Hohenpriester zurechtzuweisen? I didn't know it was the high priest. Und er sagte, ich wusste nicht, dass das der hohe Priester ist. Paul repents. Und Paulus bereut. He says, because it says in the scripture that thou shalt not rebuke a high priest. Und er sagt, denn es steht in der Schrift geschrieben, du sollst nicht einen hohen Priester zurechtweisen. So Paul right there. Und Paulus kehrt auf der Stelle so um. Know it was the high priest. Ich habe das nicht gewusst, dass das der hohe Priester war. Evidence that Paul was almost blind. Das war ein Beweis, dass Paulus fast blind war. So, be on your guard. If your brother sins, rebuke him. Habt Acht auf euch selbst. Wenn euer Bruder sündigt, dann weist ihn zurecht. And only if he repents, wenn forgive him. Nur wenn er vergibt, dann bereut, dann vergib ihm. In the sense of restoring fellowship. Im Sinne, dass man die Gemeinschaft wiederherstellt. But forgive him in your heart, so that you don't destroy your own life. Aber vergib ihm in deinem Herzen, damit du nicht dein eigenes Leben zerstörst. Verse 4. Vers 4. And if he sins against you 7 times a day. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigt. And returns to you 7 times. Und 7-mal zu dir umkehrt. Saying, I repent, forgive him. It says, sprich, forgive him. Ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Do you know why that's so powerful? Wisst ihr, warum das so viel Kraft Because hat? Every time he asks for forgiveness, it gets harder and harder. Denn jedes Mal, wenn er um Vergebung bittet, wird es immer schwerer. And it's mercy, und es ist Barmherzigkeit, that produces humility. Die Demut hervorbringt. And many of us get tired of going before God and asking for mercy. Und viele von uns haben es satt, zu Gott zu gehen und ihn um Vergebung zu bitten. Because it gets more and more and more humiliating. Weil es jedes Mal demütigender wird. God, this is the third time today. Gott, das ist jetzt das dritte Mal heute. I am asking you to forgive me. Ich bitte dich, dass du mir vergibst. For a filthy mouth. Weil ich schlecht geredet habe. Someone might say. Sagt vielleicht jemand. I'm sorry. Es tut mir leid. You know how humiliating that is to really pour your heart out? Wisst ihr, wie das demütigend ist, wenn man wirklich sein Herz ausschüttet? And if someone comes 7 times, the Lord says, forgive him. Und wenn jemand 7-mal kommt, sagt der Herr, vergib ihm. So, this principle of forgiveness. Dieses Prinzip der Vergebung. I'm not bound to forgive somebody. Ich bin nicht gezwungen, jemanden zu vergeben. And in bondage to restore fellowship. Und gezwungen, die Gemeinschaft wiederherzustellen. With someone who's living in sin. Mit jemandem, der in der Sünde lebt. That's bondage. Das ist Knechtschaft. And sometimes Christians say, oh, forgive the guy, forgive the guy. Und manchmal sagen Christen, vergib dem Mann, vergib dem Mann. He hasn't repented. Er ist noch nicht umgekehrt. And God resists the proud. Und Gott widerstrebt den Stolzen. Why should I be sentimental with the proud? Warum sollte ich sentimental sein einem Stolzen gegenüber? Why should I sympathize with someone who God is resisting? Warum sollte ich Mitleid haben mit jemandem, dem Gott widerstrebt? In my heart, in meinem Herzen, I am praying for my enemy. Bete ich für meinen Feind. I'm praying that God would show him kindness. Und ich bete, dass Gott ihm Güte erweist. Am I weakling? Am I schwach? Bin ich ein Schwächling? No. Nein. Very serious. Es ist sehr ernst. Because if he rejects the kindness of God, denn wenn er die Güte Gottes ablehnt, woe unto him. Dann wehe ihm. And I pray to God that he will receive the kindness of God. Und ich bete zu Gott, dass er die Güte Gottes empfangen wird. And if he doesn't, und wenn er es aber nicht he tut, will face the severity of God. Wird er die Strenge Gottes and hopefully erwarten müssen. The severity of God in this lifetime. Und hoffentlich die Strenge Gottes in diesem Leben. So he wouldn't have to face the severity of God at the white throne judgment. Damit er sich der Strenge Gottes nicht vor dem Gericht am weißen Thron gegenüber sieht. I was reading a shepherd book one time. Ich habe einmal ein shepherd Buch gelesen. It said that it was common for shepherds to ein take Buch über Schafhirten. To take a disobedient sheep. Und da stand, dass es ganz normal war, dass ein Schafhirte ein Schaf genommen hat, das nicht gehorcht hat. Wander, und das in die Irre gegangen ist. Und das in Gefahr war, giftige Pflanzen zu fressen. Sheep, der Hirte hat dieses Schaf genommen und hat ihm das Bein gebrochen. Stellt euch das, stellt euch das vor. Give me your leg. Komm her, gib mir dein Bein. And bust it. Und knackst das Bein ab. So he would have to draw near to the shepherd. Damit das Schaf beim Schafhirten bleiben muss. And the severity of God toward his own children. Und die Strenge Gottes gegenüber seinen eigenen Because Kindern. He loves us. Weil er uns liebt. And he wants to protect us from eating poison and falling off cliffs. Und weil er uns beschützen will, dass wir etwas Giftiges fressen oder den Berg hinunterfallen. I have to put that line on my dog like every day. Ich muss jeden Tag meinem Hund die Leine umhängen. I was standing between two cars. Ich stand zwischen zwei Autos. And I had my line on. Und ich hatte meine Leine. And this car came flying by. Und da ist dieses Auto vorbeigerast. And the dog was going to step right in front of the car. Und der Hund wollte direkt vor dem Auto hinauslaufen. Pancake, der war flach gewesen. If I didn't have the line. Wenn ich ihn nicht an der Leine gehabt hätte. And I thought, I said, you would have just been dead. Und ich habe zu ihm gesagt, du wärst tot jetzt. If I didn't love you enough to put this line on you. Wenn ich dich nicht lieb genug hätte, dass ich dir die Leine umlege. This is like the Lord. Und der Herr ist genauso. So, let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Glory to your name. Geheiligt werde dein Name. Thy kingdom come. Dein Reich komme. And thy will be done. Dein Wille geschehe. On earth as it is in heaven. Auf der Erde wie auch im Himmel. Give us this day our daily bread. Unser tägliches Brot gib uns heute. And forgive us our debts. Und vergib uns unsere Schulden. As we forgive our debtors. So wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. For thine is the kingdom. Dein ist das Reich and the glory und die Herrlichkeit and the power und die Kraft forever, amen. In Ewigkeit. Amen. Father, bless these words to our hearts. Vater, segne diese Worte in unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Let's see. I think I need light number 3. And are we going to have, is someone going to sing a song for us? No? Am I going to sing a song? Okay. A worship song. I don't, all right, maybe I'll sing another song. Okay. Shall we pray for the offering tonight? Sollen wir für die Gabensammlung beten? Is it the end of the month or the beginning of the month? Oh, it's the first day of the month. That's amazing. Sunday was like the worst offering ever. Am Sonntag haben war die Gabensammlung die geringste. And someone suggested that we rotate some of the business people in just to give testimony. Jemand hat vorgeschlagen, dass einige der Geschäftsleute Zeugnis so, geben sollen. Anyway, Father in heaven, I pray. Vater I im Himmel, you for our church. Ich bete und ich danke dir für unsere Gemeinde. And I ask you, Lord, to und ich bless bitte dich, Herr, dass du diese Gabensammlung segnest. That we might honor you. Damit wir dich ehren. With what you give us. Mit dem, was du uns gibst. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.